Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Kapitel 1. Blumfeld, ein älterer Junggeselle, steigt eines Abends zu seiner Wohnung hinauf. Das ist anstrengend, denn er wohnt im 6. Stock. Er denkt, wie oft in dieser Zeit, an sein Leben. So allein, das ist nicht schön. Jetzt geht er quasi im Geheimen die 6 Stockwerke hinauf. Dann kommt er in seinem Zimmer an, wo er allein ist. Im Geheimen zieht er da seinen Schlafrock an, macht die Pfeife an und liest ein wenig in der französischen Zeitschrift, die er seit Jahren abonniert hat. Dazu trinkt er ein bisschen von dem Schnaps, den er selbst gemacht hat, und geht dann nach einer halben Stunde ins Bett. Zuerst muss er aber noch das Bett in Ordnung bringen. Denn die Frau, die ihm die Wohnung putzt, macht das nicht richtig, auch wenn er ihr das schon 100-mal erklärt hat. Blumfeld möchte das alles nicht mehr immer allein machen. Er möchte gern einen Zuschauer haben. Soll er sich nicht einen kleinen Hund kaufen? So ein Tier ist lustig und treu. Ein Kollege von Blumfeld hat einen Hund. Der hört nur auf seinen Herrn. Und wenn er ihn einen Moment lang nicht gesehen hat, begrüßt er ihn mit großem Bellen und so sieht man die Freude. Doch hat so ein Hund auch Nachteile. Man kann ihn sauber halten, wie man will, er macht doch das Zimmer schmutzig. Man kann ihn ja nicht nach jedem Spaziergang in heißem Wasser baden. Das ist nicht gut für seine Gesundheit. Aber Blumfeld mag keine Unsauberkeit. Ein sauberes Zimmer muss sein, sonst kann er nicht leben. Immer wieder hat er da auch Streit mit der Frau, die bei ihm sauber macht. Sie hört nicht gut. Er muss sie am Arm nehmen und sie dahin führen, wo etwas nicht ganz sauber ist. Er hat das immer wieder getan und jetzt hat die Frau endlich gelernt, wie sie die Wohnung putzen soll. Wenn er da einen Hund kauft, kommt der Schmutz wieder in die Wohnung. Und das geht natürlich nicht. Vielleicht bringt der auch Flöhe mit, so ein Hund. Am Ende muss Blumfeld dann vielleicht die Wohnung dem Hund überlassen und sich eine neue suchen. Unsauberkeit ist aber nur ein Nachteil der Hunde. Hunde werden auch krank und niemand weiß warum. Dann sitzt dieses Tier in der Ecke oder kann nicht mehr richtig laufen, es hustet laut oder leise, jammert über einen Schmerz. Man deckt es zu, macht ihm warme Milch, tut alles. Denn vielleicht geht die Krankheit wieder vorbei. Vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht wird der Mensch selbst krank mit so einem kranken Tier im Haus. Und wenn er nicht krank wird, der Hund, dann wird er alt. Man hat es nicht weggegeben, das treue Tier. Und dann sitzt es da vor einem und man sieht das eigene Alter vor sich. Was macht man mit so einem halb blinden, fetten Tier, das nicht mehr laufen kann? Jetzt im Moment möchte Blumfeld ja gern einen Hund haben. Aber lieber möchte er noch 30 Jahre lang allein die Treppe hinaufgehen, als dann später einen alten, fetten Hund bei sich zu haben. So bleibt Blumfeld doch allein. Er ist ja keine alte Dame, die irgendein kleines Tier bei sich haben will, dem sie Schokolade geben kann. Da geht natürlich auch ein Kanarienvogel, eine Katze oder ein Goldfisch. Viele sind schon mit Blumen vor dem Fenster zufrieden. Blumfeld aber will ein richtiges Tier haben, das keine Probleme macht, aber immer da ist und bellt und springt und ihm die Hände leckt. Es ist also klar, er will so ein Tier, aber es geht nicht. Von Zeit zu Zeit aber hat Blumfeld diese Gedanken. Zum Beispiel an diesem Abend. Vor der Tür angekommen, nimmt er den Schlüssel aus der Tasche. Was ist das? Er hört da etwas aus seinem Zimmer kommen. So ein Klack, Klack. Kann das ein Hund sein? Nein, Hundepfoten machen nicht Klack. Blumfeld schließt schnell die Tür auf und macht das Licht an. Das gibt es nicht. Das ist ja Zauberei. Zwei kleine, blau-weiße Bälle springen da nebeneinander auf dem Boden. Auf und ab springen sie da. Wenn der eine auf dem Boden ist, ist der andere oben. Ohne Pause springen sie da im Zimmer. Einmal im Gymnasium hat Blumfeld bei einem bekannten elektrischen Experiment kleine Bälle so springen sehen. Aber diese Bälle hier sind recht groß. Und hier gibt es auch kein elektrisches Experiment. Blumfeld macht sich klein. Er will die Bälle aus der Nähe sehen. Ohne Frage, ganz normale Bälle sind das. Und sie hängen auch nicht an der Decke. Sie springen von ganz allein. Schade. Einem Kind macht so etwas sicher großen Spaß. Aber er ist kein Kind mehr. Ihn stören die springenden Bälle. Es war am Ende doch nicht so schlecht, ganz allein nur im Geheimen zu leben. Jetzt hat jemand, wer weiß wer, aber das ist ja auch egal, an Blumfeld gedacht und ihm diese zwei komischen Bälle ins Zimmer gebracht. Er will einen in die Hand nehmen, aber die Bälle sind schneller. Die Bälle springen durchs Zimmer. Blumfeld läuft hinter ihnen her. Das ist ihm dann aber zu dumm und er bleibt stehen. Da springen auch die Bälle nicht weiter fort. Ich muss sie bekommen, denkt er dann wieder und läuft zu ihnen. Sie springen schnell weg, aber Blumfeld versperrt ihnen den Weg. In der Ecke kann er einen der Bälle fangen. Es ist ein kühler, kleiner Ball und bewegt sich in Blumfelds Hand. Er will weg. Auch der andere Ball ist unruhig. Will er seinem Kameraden helfen? Er springt gegen Blumfelds Hand, immer schneller. Das hilft ihm aber nichts. Der andere Ball bleibt in Blumfelds Hand gefangen. Jetzt springt der freie Ball noch höher. Er will Blumfelds Kopf treffen. Soll er ihn auch fangen? Das ist doch zu dumm. Wenn die zwei Bälle springen wollen, dann sollen sie das tun. Sie werden sicher bald müde und springen dann nicht mehr. Doch wirft Blumfeld, wie im Zorn, den Ball zu Boden. Gut, dass er nicht kaputt geht. Sofort springen die beiden Bälle wieder wie vorher auf und ab. Erst der eine, dann der andere. Blumfeld zieht sich langsam aus. Er hängt die Kleider in den Kasten. Wie immer kontrolliert er, ob die Bedienerin alles richtig gemacht hat. Ein- oder zweimal sieht er hinter sich. Da springen sie, ganz nah bei ihm. Blumfeld zieht den Schlafrock an und will an die Wand auf der anderen Seite des Zimmers eine Pfeife holen. Schnell schlägt er mit dem Fuß nach hinten aus, aber er trifft keinen der Bälle. Sie sind zu schnell. Er geht zu seinen Pfeifen. Die Bälle springen ihm nach. Er geht mal schnell, dann wieder langsam. Aber die Bälle schlagen immer direkt hinter ihm auf. Er dreht sich um. Schon sind sie wieder hinter ihm. Wie Assistenten versuchen sie, nie vor ihm zu springen. Am Anfang haben sie das getan, aber sicher nur, damit er sie kennenlernen konnte. Was soll Blumfeld tun? In schwierigen Situationen hat er sonst immer eins getan. Er hat sie ignoriert. Das hat oft geholfen und meistens ging es dann besser. Das will er jetzt auch tun. Er steht vor den Pfeifen, spitzt den Mund, nimmt eine, tut langsam den Tabak hinein und lässt sich nicht von den Bällen hinter sich stören. Nur zum Tisch zu gehen hat er jetzt keine Lust. Er will nicht wieder die Sprünge der Bälle und auch nicht seine Pantoffeln auf dem Boden hören. Schon der Gedanke tut ihm weh. Wie weit ist es zum Tisch? Dann geht er doch. Er geht, so laut er kann. Da hört er nur seine Füße und die Bälle hört er nicht mehr. Dann sitzt er endlich in seinem Sessel. Und schon hört er sie wieder. Über dem Tisch hängt ein Regal. Da steht die Flasche Schnaps mit ein paar kleinen Gläsern. Neben ihr liegt die französische Zeitschrift. Heute ist eine neue Nummer gekommen und Blumfeld nimmt sie in die Hand. Ein Glas Schnaps nimmt er heute nicht. Lust zu lesen hat er auch nicht. Er schlägt die Zeitschrift auf und sieht hinein. Ein Foto. Ich muss es mir ansehen, sagt er sich. Man sieht den Kaiser von Russland und den Präsidenten von Frankreich auf einem Schiff. Sie geben sich die Hand. Hinter ihnen sieht man viele andere Schiffe, bis zum Horizont. Hinter dem Kaiser stehen zwei Herren, hinter dem Präsidenten auch. Sie lächeln nicht. Sie sehen auf den Kaiser und den Präsidenten. In der Nähe stehen Matrosen, die salutieren. Blumfeld sieht das Bild mit immer größerem Interesse an. Wie sich der Kaiser und der Präsident da so freundlich die Hand drücken, das findet Blumfeld schön. Und auch die anderen Männern, alles sehr wichtige Herren, dürfen natürlich nicht lächeln, denn das ist ein historischer Moment. Blumfeld sitzt still da und sieht auf seine Pfeife. Feuer? Er mag jetzt doch nicht. Da, ganz schnell, dreht er sich mit seinem Sessel um. Er sitzt jetzt mit dem Rücken zum Tisch, die kalte Pfeife in der Hand. Aber die Bälle schlafen auch nicht. Schon sind sie wieder hinter Blumfeld und seinem Sessel. Sie springen jetzt auf dem Teppich unter dem Tisch. Er kann sie nicht mehr gut hören. Auf Teppichen hört man sie also nicht gut. Sie sind doch nicht perfekt, diese Bälle. Auf zwei Teppichen kann man sie sicher gar nicht mehr hören. Aber weg sind sie dann natürlich nicht. Und schon, dass sie da sind, das stört. Warum hat er auch keinen Hund? Ein Hund hat mit solchen Bällen einen großen Spaß. Er springt hinterher, er bellt, er fängt sie mit dem Maul. Vielleicht kauft sich Blumfeld in der nächsten Zeit doch einen Hund. Im Moment brauchen die Bälle aber keine Angst vor einem Hund zu haben. Nur Blumfeld kann ihnen etwas tun. Und der hat jetzt keine Lust, sie kaputt zu machen. Vielleicht hat er nicht mehr die Energie für so etwas. Er kommt abends müde von der Arbeit. Und da, wo er Ruhe braucht, hat man ihm diese zwei Bälle in die Wohnung gebracht. Er ist wirklich sehr müde. Kaputt machen will er die Bälle ja. Bald schon. Aber nicht jetzt. Sicher erst morgen. So sehr stören sie auch nicht. Sie können ja manchmal nach vorne springen und dann wieder hinter den Sessel. Oder von unten gegen den Tisch, damit man sie besser hört. Aber das tun sie nicht. Vielleicht wollen sie Blumfeld nicht nervös machen und tun nur das, was sie tun müssen. Aber auch das ist Blumfeld zu viel. Erst seit ein paar Minuten sitzt er dort. Soll er nicht schlafen gehen? Das ist vielleicht besser. Er kann ja auch nicht rauchen, denn die Streichhölzer liegen auf dem Nachttisch. Aber wenn er einmal da ist, ist es besser, dort zu bleiben und sich ins Bett zu legen. Dann denkt er noch, die Bälle springen vielleicht hinter ihm aufs Bett. Wenn er sich dann ins Bett legt, legt er sich auf sie und macht sie kaputt. Auch wenn er das nicht will. Vielleicht springen dann die kaputten Bälle weiter, aber das kann ja nicht gut sein. Was zu viel ist, ist zu viel. Ganze Bälle springen, das ist normal. Vielleicht nicht pausenlos wie dir hier. Aber kaputte Bälle springen nie, das ist sicher. Auf, sagt er jetzt, steht auf und geht wieder, so laut er kann, mit den Bällen hinter sich zum Bett. Es scheint auch zu funktionieren. Er geht ganz nah ans Bett und sofort springt ein Ball zum Bett hinauf. Aber der andere? Unters Bett. Das hatte Blumfeld nicht erwartet. Das ist doch böse von dem Ball, denkt er. Aber dann ist es natürlich auch wieder richtig, denn unter dem Bett kann der Ball doch viel besser springen als auf dem Bett. Und springen muss er doch, der Ball. Nun wartet Blumfeld. Springen sie jetzt oben oder springen sie unten? Getrennt können sie sicher nicht lange arbeiten, denkt er. Und da springt wirklich der untere Ball auf das Bett hinauf. Jetzt habe ich sie, denkt Blumfeld. Schnell zieht er den Schlafrock aus und will sich aufs Bett werfen. Aber da springt der Ball wieder zurück unters Bett. Vielleicht wollte er nur sehen, wie das da oben auf dem Bett ist, und es hat ihm nicht gefallen. Und da springt auch der andere herunter und bleibt natürlich unten, denn unten ist es besser. Nun habe ich die beiden die ganze Nacht hier, denkt Blumfeld. Er ist traurig, auch wenn er nicht genau weiß, was ihn an diesen Bällen in der Nacht eigentlich stört. Sein Schlaf ist sehr gut und da machen zwei springende Bälle nichts. Er will ganz sicher sein und schiebt zwei Teppiche unter die Bälle. Wie man es mit einem kleinen Hund macht, weil man möchte, dass er weich liegt. Und vielleicht sind auch die Bälle jetzt müde und springen nicht mehr so oft und nicht mehr so hoch. Blumfeld kniet vor dem Bett, die Nachttischlampe in der Hand und sieht, wie die Bälle nur noch selten und dann immer nur ganz wenig springen. Aber springen tun sie. Es kann aber auch gut sein, dass Blumfeld am Morgen unter dem Bett zwei stille Kinderbälle findet. Aber sie scheinen auch nicht bis zum Morgen springen zu wollen. Gerade erst liegt er im Bett, da hört er sie gar nicht mehr. Er konzentriert sich. Er lässt sich aus dem Bett hängen und horcht. Nichts. Das sind auch nicht nur die Teppiche. Da gibt es nur eine Erklärung. Die Bälle springen nicht mehr. Vielleicht sind die Teppiche zu weich und das Springen kostet zu viel Energie. Oder sie springen gar nicht mehr. Nie mehr. Soll Blumfeld noch einmal aufstellen und nach den Bällen sehen? Dann fangen sie vielleicht wieder an. Er ist zufrieden. Jetzt ist endlich Ruhe. Da bleibt er lieber liegen. Auch das Rauchen interessiert ihn nicht mehr. Er dreht sich zur Seite und schläft gleich ein. Doch schläft er nicht ohne Störung. Wie immer schläft er traumlos, aber unruhig. Immer wieder wacht er in dieser Nacht auf. Ist da jemand an der Tür? Hat es nicht geklopft? Er weiß ja, niemand klopft bei ihm in der Nacht. Wer soll da klopfen? An der Tür eines älteren Junggesellen. Und doch wacht er immer wieder auf und sieht zur Tür, Mund und Augen offen. Wie oft wacht er auf? Er möchte es auch gern wissen, aber er weiß es nicht. Woher kann das Klopfen kommen? Er weiß es nicht. Er weiß noch, da war was. Aber was? Viele kleine Schläge werden zu einem Klopfen. Aber woher kommen die Schläge? Er wacht immer wieder auf und schläft immer wieder ein.